dass Sie, Herr Innenland Werber, für Ihren Sendebezirk einen Dach der Stadt Kassel und darüber hinaus für Kurhessen durchführen, erkenne ich dankbar an. Und gerne komme ich Ihrer Aufforderung nach, einiges über Kassel-Kurhessen, über den Rundfunk zu sprechen. Doch muss ich vorher eine Feststellung machen. Eine Heimatsendung hat nur dann Zweck, wenn sie auch in der Heimat gehört wird. Aber wie Ihnen bekannt ist, wird der Reichssender Frankfurt mit seiner geringen Energiestärke von 9 Kreisen meines KAUs überhaupt nicht gehört. Diese Kreise müssen andere Reichssender einschalten und die Heimatsendung kann nicht abgehört werden. Noch schlimmer ist es mit dem Sender Kassel, der mit 0,7 Kilowatt der schwächste Sender in Deutschland ist. Zwar hat ihn die Reichspost vor Jahren mal 100%ig verstärkt, das heißt von 0,35 auf 0,70, während die übrigen Deutschen und Weltsender über mehrere hundert Kilowatt verfügen. Der Kasseler Sender ist ja schon in den Kasseler Vororten nicht mehr zu hören. Also hat der Kasseler Sender und Frankfurter Sender für den Kauko Hessen keine propagandistischen Möglichkeiten, die ich unbedingt haben muss, da ich auf die technischen Errungenschaften, die nun einmal der Rundfunk ist, nicht verzichten kann. Hoffe ich, dass sich die verantwortliche Reichspost dieser Sache recht bald annimmt. Und nun zu Ihrer Anregung. In seiner Neujahrsbotschaft stellte der Führer mit großer Dankbarkeit fest, dass die ungeheuren Erfolge, die das Jahr 1938 gezeitigt hat, auf den nimmermüden Einsatz seiner NSDAP zurückzuführen seien. Dieser Dank des Führers hat uns Nationalsozialisten mit großem Stolz erfüllt. Gerade nach Abschluss des historischen Jahres 1938 wollen wir uns daran erinnern, durch wie viel Mühen und Sorgen und Nöte die Nationalsozialistische Bewegung hindurch musste, um innerlich gestärkt und gefestigt zu werden, damit sie ihr Ziel, das Dritte Reich, erreichen konnte. Deshalb gilt auch mein erstes Wort in dieser Rundfunkansprache der Kurhessischen Parteigenossenschaft. Ich möchte an dieser Stelle all den tausenden unermüdlichen Vorkämpfern für das Dritte Reich, die schon frühzeitig Abend für Abend durch die kurhessischen Dörfer marschierten und somit Bausteine für das Dritte Reich wurden, herzlich danken. Ihr Glaube, Ihr Vertrauen und Ihre Einsatzbereitschaft bildeten die Grundlage des neuen Staates. Glaube man niemals, dass ein gesundes Volk im Dritten Reich wachsen und blühen könne, ohne eine gesündere Parteigenossenschaft. Die Seele des Ganzen, der ewige Lebensmotor ist und bleibt unsere nationalsozialistische Bewegung. In der unermüdlichen Aufbauarbeit, die gleich nach der Machtübernahme einsetzte, hat sich ein erprobtes Führerkorps der Partei in unserem GAU herangebildet, das auch für die Zukunft eine geordnete Weiterentwicklung dieser Arbeit politisch und wirtschaftlich gewährleistet. Bei der Machtübernahme fanden wir, wie überall, auch hier in Kassel, eine mehr wie trostlose Lage vor. Das A und O unserer ersten Arbeiten waren die Beseitigung der Arbeitslosigkeit sowie die Lösung der Sozialfrage. Die Beseitigung der Arbeitslosigkeit ist uns zum großen Teil schon in den ersten Jahren der Machtergreifung gelungen, sodass bei uns schon früh ein Mangel an Arbeitskräften in Erscheinung getreten ist, besonders an gelernten Arbeitern und Landarbeitern. Hier müssen wir jetzt unsere ganze Energie für eine rationelle Arbeiterverteilung einsetzen. Neue Industriezweige kamen nach Kassel und Kurhessen, die Spinnfaser AG, die größte in Deutschland, und der Kupferbergbau im Riedelsdorfer Gebiet, um nur einige wichtige zu nennen. Daneben aber ist die Fülle der neu belebten Unternehmungen zu beachten und es darf hierbei nicht vergessen werden, dass kein Unternehmen aus eigener Kraft sich hätte wieder aufrichten können, sondern seinen heutigen Stand nur ganz allein des Führers Wirken mit Hilfe der Partei zu verdanken hat. Die alte Karte allein schuf hierfür die Voraussetzung. Die sozialpolitische Arbeit wird hauptsächlich von der NSV getätigt und ist in meinem Gau vom Anfang an auf weite Sicht geplant und in Angriff genommen worden. Das gilt in Sonderheit der Jugendbetreuung. Das Ergebnis ist bereits in vieler Hinsicht ersichtlich. Kurhessen hat die niedrigste Säuglingssterblichkeit im Reich mit 4,32% ohne einen Geburtsrückgang. Die Geburtenhäufigkeit mit 19,41 auf 1.000 Einwohner liegt über dem Reichsdurchschnitt. Durch Säuglingsfürsorge soll die Lebensbilanz unseres Volkes verbessert werden. Entsprechende Maßnahmen bei 2- bis 6-jährigen Kindern durch Ernährungsfürsorgestellen sind getroffen worden, besonders im Hinblick auf diese durch Infektionen gefährdeten Altersstufen des vorschulpflichtigen Kindes. Es erfolgt eine dauernde Überwachung und Betreuung in den NSV-Kindergärten. Die Körper- und Gesundheitspflege stehen in den NSV-Kindergärten an erster Stelle. Andererseits aber erfolgt im Gau Kurhessen als ersten Gau durch das Amt der Volksfürsorge die Werksuntersuchungen unserer Arbeiter. Diese ist eine vorbeugende Maßnahme und wird an den Arbeitsplatz durchgeführt. Es ist schon ein beruhigendes Gefühl, wenn sich der Arbeiter sagen kann, mein Gesundheitszustand wird hier am Arbeitsplatz geprüft und ich selbst stehe unter ständiger ärztlicher Kontrolle. Aber diese Fragen sind nicht die einzigsten, die behandelt werden sollen. Auch eine andere ist wert, öffentlich behandelt zu werden. Und zwar, dass die Partei nicht nur die Gestalterin und Erweckerin zu neuen Schaffen, sondern auch Vollenderin der seit Jahrzehnten nötig gewesenen Maßnahmen geworden ist, die Systemmänner nie anzufassen gewagt haben. Dies dürfte wohl schon 100-fach unter Beweis gestellt worden sein. Mögen dies die Ewiggestrigen nicht Wort haben wollen. Die Daten sprechen dafür und haben es oft bewiesen. Die Kampfzeit war unser guter Lehrmeister und gab uns die Kraft zu unserem heutigen Handeln. Wie war es denn, wenn wir in der Kampfzeit in sehr schwierigen Lagen allein auf uns gestellt handeln mussten, dann andererseits nur Gegner und nochmals Gegner sahen, ob es die Masse der Volksgenossen, die Polizeiorgane, die Behörden waren oder wir unter einem wirtschaftlichen Druck standen. Wir mussten zwangsläufig entschlossen, tatkräftig und verantwortungsbewusst sein und vor allen Dingen den Blick für die unbedingten Lebensnotwendigkeiten des Volkes erhalten. Wir wussten genau, dass nur der Mut zum Anfassen nötig war, was ich wiederum mit Nachfolgendem beweisen will. Viele Jahrzehnte hatte man in Kassel von der Altstadtsanierung herumgeredet, geplant, Reisen in andere Städte zwecks Informationen unternommen und es blieb doch beim Alten. 10.000 Menschen auf einen engen Raum zusammengedrückt, ohne Luft, Licht und Sonne, haben jahrzehntelang Versprechungen gehört und nicht mehr daran geglaubt. Dagegen aber haben kurze Zeit nach der Machtergreifung nur 2 Rundgänge durch das Elendsviertel der Altstadt und ein paar Besprechungen in kleinen Kreisen genügt, das Anfangsmoment einer großzügigen Altstadtsanierung wie sie in Deutschland nur einmal ist, gegeben. Heute ist diese das Reiseziel des Studiums vieler Städtebauer und Planer und zu gleicher Zeit ist dann die damals in Anfängen steckende Auflockung der Wohnungsblöcke neben der Durchbruchsarbeit von seitens der Stadtverwaltung mit aller Macht durchgeführt worden, so dass wir bald von einer ganz durchgeführten und gut gelungenen Altstadtsanierung sprechen können. Was andere nie fertigbringen konnten, brachte nationalistisches Wollen in der finanziell und wirtschaftlich schlechtesten Zeit fertig. Wenn wir aber diese Arbeiten richtig bewerten wollen, müssen viele Umstände mit in Erwägung gezogen werden. Kurhessen-Kassel war seit dem Kriege wirtschaftlich und finanziell am Ende. Überall schaute die Not durch, die Schulden erhöhten sich rapid. Ja, vom Hörensagen wussten wir, dass Kurhessen auch einmal einen sogenannten Staatsschatz über 40 Millionen Goldmark hatte. Der aber stand nur auf dem Papier. Bis heute wissen es die Kurhessen noch nicht, wo ihr schönes Geld geblieben ist. Vielleicht wird es so manchen alten Herren in die Glieder fahren, wenn wir an diese Frage rühren. Hätte man damals statt russische Staatspapiere, die noch bis in die ersten Kriegsjahre behalten wurden, Grund und Boden gekauft oder dem kurischen Bauer und Unternehmer als Darlehen gegeben, dann hätten wir noch ein Vermögen. Die damaligen Beherrscher des Ständehauses haben ihre Führereigenschaft und Umsicht wirklich unter Beweis gestellt. Lange Jahre, bis weit zur Machtergreifung hinein, ist Kurhessen bei der Zuteilung und Steuerrücküberweisungen so behandelt worden, als hätte es noch seine 40 Millionen Goldmark und ist dadurch in die größten finanziellen Schwierigkeiten gekommen. Mit diesem Klotz am Bein haben wir angefangen. Es war ja kein Gebiet, was irgendwie nicht am Boden lag, ganz gleich, ob es das kulturelle oder das wirtschaftliche Leben betraf. Wohl ist Kurhessen ein landschaftlich schönes und das waldreichste Land und mit einer Bevölkerung, auf die wir stolz sein können. Mühselig aber muss der Bauer seine Nahrung der Mutter Erde an den Abhängen abringen. An Industrie hatten wir in Kurhessen neben den Lokomotiv- und Waggonbauten kaum Nennenswertes. Schlechte Verkehrsverhältnisse taten das Übrige, um Kurhessen wirtschaftlich nicht erschließen zu können. Wir haben damals anfangen müssen, wo andere versagt haben und bestimmt verzweifelt wären, wenn sie es hätten durchführen müssen. Ich erwähnte schon die Verkehrsverhältnisse Kurhessen-Kassel. Das ist auch so ein Punkt, der nicht immer genügend beachtet worden ist. Dynastischer Eigensinn hatte dafür gesorgt, dass die Resistenz im Dornröschenschlaf verblieb. Der Eisenbahnknotenpunkt wurde vor Jahrzehnten nicht nach der Hauptstadt des Landes, des natürlichen Verkehrslebens gelegt, sondern nach Bebrauen-Eigenberg. Bis vor kurzem gingen noch die meisten Züge an Kassel vorbei und wer nach Kassel wollte, musste zumindest kurz vorher einmal umsteigen. Hier ist mit Hilfe des Herrn Reichsbahnpräsidenten Angerer ein wirklicher Wandel geschaffen worden, der als befriedigend angesehen werden könnte, wenn nicht in letzter Zeit von der Berliner Stelle entgegengesetzte Maßnahmen durchgeführt würden. Ein von Holland durch das Industriegebiet zuerst über Kassel nach Leipzig geplanter FD-Zug wird heute über Hannover-Braunschweig nach Leipzig geführt. Obwohl Hannover eine Menge FD-Züge hat, nur um Braunschweig zu gefallen. Oder dem FD-Zug Berlin-Weißenfels, Weimar, Erfurt, Frankfurt, Karlsruhe hängt man auf derselben Strecke kurz danach einen zweiten an. statt ihn über Magdeburg-Kassel, Frankfurt, Karlsruhe zu führen. Man komme uns nicht mehr mit technischen oder sonstigen Einwendungen. Unser Land hat die schon viele Jahrzehnte gehört und hat es satt. Das Land hatte also durch den schlechten Verkehr überhaupt keine wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeit. Zu Tausenden mussten daher die Menschen das Land verlassen, weil sie keine Nahrung fanden. Heute sind doch im Gebiet des rheinisch-westfälischen Industrie mehr Kurhessen, als wir im eigenen Land haben. Das alles bedingte selbstverständlich auch eine Kapitalarmut. Und dass heute Arbeit und Kapital nach Kurhessen gekommen ist, ist nur ganz allein der Initiative der Partei, insbesondere meines unermüdlichen Kau-Wirtschaftsberaters, Parteilosen Dr. Braun, zu verdanken. Die wirtschaftliche Lage Kassels ist als gut zu bezeichnen und Kassel hat in dieser Beziehung einen nicht für möglich gehaltenen Aufschwung genommen. Auch in den anderen Kreisen des Kaues entwickelt sich das Wirtschaftsleben zufriedenstellend. Doch müssen gerade wegen der Verkehrsverhältnisse noch manche Schwierigkeiten überwunden werden. Was an Fehlern bei den schienengebundenen Straßen sich für den Kau ungünstig auswirkte und seine wirtschaftliche Entwicklung hemmte, wird durch die Verkehrsstraßen und Straßen des Führers wieder wettgemacht. Denn die Verkehrswege um Kassel und Kurhessen haben durch Neubau und Erweiterungen, besonders aber durch das Autobahnnetz, einen erheblichen Aufschwung erfahren. Durch Fertigstellung der Nord-Süd-Achse der Reichsautobahn ist Kassel an das Autobahnnetz bereits angeschlossen. Die West-Ost-Verbindung, die bei Kassel kreuzt, befindet sich im Bau. Und weitere Bahnen schließen sich bei Kassel an, sodass wir wohl mit Recht und mit großer Freude sagen dürfen, dass Kassel das größte, aber auch das schönste Autobahnnetz haben wird. Neben den Arbeiten für die wirtschaftliche Entwicklung setzte seit der Machtübernahme eine zielbewusste Verbreiterung der kulturellen Betreuung der breiten Volksschicht ein. Es ist uns gelungen, durch den Theaterbesuch der NS-Gemeinschaftskraft durch Freude sehr viele Volksgenossen, die früher kaum etwas vom Theater wussten, mit den großen Werken vertraut zu machen. Dies ist in einer sehr systematischen, organisatorischen Betreuung und durch die Heranführung von der leichten zur schweren Kost mit großem Erfolg gelungen. Die allgemeine Steigerung des Veranstaltungswesens, Konzerte, Vorträge und dergleichen, war so groß, dass schon eine Einschränkung erforderlich geworden ist. Durch den Ausbau des Kurischen Landesorchesters und die gute Entwicklung desselben konnte eine wesentliche Verbesserung und Erweiterung des Anteils des Kasseler Senders am deutschen Rundfunkprogramm erreicht werden. Und das Kasseler Staatstheater, das unter der Betreuung unseres Generalfeldmarschalls Hermann Küring steht, hat das Seine dazu getan, um Kassels kulturelles Leben auf eine Höhe zu bringen, die uns stolz macht. Auch das Paritätwesen, das leider Gottes in Kassel noch nicht die richtige und verdiente Achtung findet, hat eine Programmgestaltung gefunden, die sich selbst mit den größten Berliner Varietés auf gleiche Stufe stellen kann. Hier leisten besonders die Gebrüder Henkel im Stadtpark tatsächlich Vorbildliches. Und sie verdienen es, nach besten Kräften gefördert zu werden. Das Wollen, das Kulturniveau in Kassel emporzuheben, hat viele ernste Mitarbeiter auf den Plan gerufen, um auch ihrerseits Anregungen und Fingerzeige zu geben. Aus diesem heraus wurde auch ein früheres altes Ballet, das in den verflossenen Jahrzehnten zu allem Möglichen benutzt wurde, wieder in seinen früheren Zustand versetzt und dient heute dem Kau und der Stadt Kassel als das Kulturhaus, das seinen Namen nunmehr zurecht trägt. Hier hat sich der Leiter des Bezirksverbandes und seine Mitarbeiter um die Kulturbelange Kassel, Kurhessens, verdient gemacht. Die bildende Kunst war in Kassel wie überall in schwerster wirtschaftlicher Not gekommen, da sie durch die Juden und ihre Helfershelfer an die Wand gedrückt worden war. Für uns hieß es damals, sich dieser anzunehmen durch öffentliche und private Aufträge, sowie durch Eröffnungen von Ausstellungen ähnlicher Art, um auch das Publikum wieder mit der deutschen Kunst vertraut zu machen. Dass unser Weg der richtige war, hat unsere letzte Ausstellung im Hessischen Kunstverein bewiesen. Denn es ist ein erheblicher Teil der ausgestellten Kunstgegenstände gekauft worden. Wir hoffen, auch auf diesem Wege weiterzukommen und dass den tatsächlichen Künstlern ihre Schaffensfreudigkeit und Ansporn zu noch besseren Schaffen gegeben wird. Dadurch, dass die Deutsche Arbeitsfront die kulturelle Betreuung des deutschen Arbeiters bis in die Betriebe hineinträgt, und zwar durch Veranstaltungen aller Art, haben wir eine breite Arbeit begonnen, die bestimmt ihre Früchte tragen wird. Wenn ich so das Streben Einzelner sowie der hierfür zuständigen Gemeinschaften sehe, das wirtschaftliche und kulturelle Leben Kassel zu heben und damit durch seine Ausstrahlungen das ganze Land zu beeinflussen, erwachsen bei mir selbstverständlich weitere Wünsche. Die heutige Zeit ist dafür angetan, dass Männer und Frauen, die sich aus dem allgemeinen Rahmen erheben, Ruf und Ansehen für sich gewinnen und damit auch ihrer Stadt und ihrem Lande dienen. Wenn auch Kassel nicht Universitätsstadt ist, so müssten aber trotzdem aus den Reihen der Männer der Wissenschaft Kräfte hervorgehen, die nicht nur den Blickpunkt auf sich, sondern auch auf Kassel lenken. Da wäre für die Ärzte, Baukünstler und Architekten und so weiter die Möglichkeit gegeben, im besagten Sinne auch ihrerseits einen Beitrag zu leisten. Also darf Kassel nicht nur das sogenannte gute Pflaster sein, denn wenn es das ist und bleibt, würden die Menschen bald saturieren, zu neuem Schaffen und wissenschaftlichen Ergründungen nicht mehr die nötige Kraft aufbringen. Macht man zu der Methodik der Behandlungsweise der Enzephalitis stehen, wie man will, die Errichtung der Königin Eline Klinik, die die einzigste in Deutschland ist, ist eine Kulturtat. Durch dieses Institut hat man schon aufgrund seiner Erfolge den Blick auf Kassel gerichtet. Ein Krankenhaus darf nicht nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden, sondern hat große Kulturaufgaben zu erfüllen. Es müssen auch, wenn die Opfer noch so groß sind, alle Möglichkeiten erschlossen werden, um der Menschheit helfen zu können. Unsere deutschen Mediziner haben ja der Welt viel geschenkt. Wir dürfen aber nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern müssen weiterarbeiten. Also alle Möglichkeiten, die die Wissenschaft bietet, müssen erschöpfend angewandt und neue gesucht werden. Das ist die Aufgabe, die ich hiermit stellen möchte. Andererseits aber möchte ich unseren Städtebauern, Planern und Architekten eine Anregung geben. Wohl habe ich vorhin den wohlgelungenen Altstadtdurchbruch behandelt, aber damit ist nicht genug. Wir müssen uns Kassel in seiner ganzen Struktur etwas genauer ansehen. Vom Osten nach Westen kommen, haben wir drei ausgeprägte Abschnitte. Zuerst die Altstadt mit ihren malerischen, mittelalterlichen Fachwerkbauten, die für uns ein Schmuckgästchen bedeuten. Wer durch die anderen vielen kurhessischen Städte geht, wird ebenfalls seine Freude an den neu herausgeputzten Fachwerkbauten früherer Zeiten haben. Die Mittelstadt Kassel am Friedrichsplatz, Karlsplatz herum, mit den Bauten eines Turins und aus der Hugenottenzeit geben diesem Stadtteil sein eigenes Gepräge. Aber wenig angenehm hebt sich von diesen beiden das sogenannte Hohenzollernviertel mit seinen Häusern eines unpersönlichen liberalistischen Zeitalters ab. Wir können nicht mehr in diesem oder jenem Stil bauen, sondern die heutige Zeit muss auch der Stadt ihr Gesicht geben. Nicht umsonst hat hier der Führer die hierfür in Frage kommenden Männer auf dieses hingewiesen. Wo aber bleiben unsere Planer, Städtebauer, Architekten? Hat man sich da noch keine Gedanken gemacht, dass, wenn erst einmal die vordringlichsten Aufgaben erledigt sind, an die Bauten der Partei, Behörden und so weiter herangegangen werden wird? Mit diesen Bauten kann man keine sogenannten Baulücken stopfen, sondern es müssen neue Stadtteile geschaffen oder andere Straßen müssen umgelegt und durch diese Bauten Prunkstraßen geschaffen werden. Hier ist ein Gebiet, das für den Einzelnen Ruhm und Ehre bedeuten könnte. Man muss nur ein Können mit einem Wollen vereinigen. Hier dürfen die Bearbeiten und Projekte nicht angegeben werden, wie bei dem Preisausschreiben, sondern sie müssen in den Köpfen der Einzelnen wachsen und zur Reife kommen. Der Führer ist auch nicht durch Ausschreibungen zu dem großen Stab von Mitarbeitern des architektonischen Gebiets gekommen, sondern diese Männer haben durch ihre gigantischen Pläne des Führers Augenmerk auf sich gelenkt. Ein jeder Architekt und Künstler soll des Führers Wort eingedenk sein, dass solche gigantischen Pläne, so wie wir sie in die Tat umsetzen wollen, jahrelanges Überlegen, Überprüfen und eine weitere Überprüfung benötigen, ehe sie durchgeführt werden können. Also, kurhessische Architekten und Künstler, eine schöne Aufgabe, die Gestaltung der Stadt Kassel harret ihrer. Lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf, denn alles das, was man noch vor 6 bis 7 Jahren für unmöglich hielt, ist heute Wirklichkeit geworden. Und morgen steht das, was heute noch für unmöglich gehalten wird. Und es lohnt sich schon, um des schönen Kassel selbst willen. Unser Gauhauptstadt, wie kaum eine zweite, im Tal gelegen, von der Fulda durchzogen, ist von einem Kranz von Bergen und Wäldern umgeben, die Kassel zu einem viel aufgesuchten Ausflugsort machen. Menschen in Sonderzügen und Omnibussen kommen im Laufe des Sommers zu Tausenden nach Kassel, um die Schönheit zu genießen. Bietet doch Kassel neben den Naturschönheiten auch noch eine der größten Bildergalerien und unter anderem auch das einzigste Tapetenmuseum der Welt. Während oben auf dem Habichtswalde das Wahrzeichen Kassels, der Herkules, von weit her schon sichtbar und weit mit Genugtuung auf das sich immer mehr verbreiternde Kassel schaut, mag er vielleicht mit Missmut auf den in Ost liegenden Speicherbau, der bestimmt nicht Kassels Wahrzeichen werden wird, schauen und sich sagen, die haben den Ruf des Gauleiters bestimmt missverstanden und für Schönheit sind auch bei einem Zweckbau kein Verständnis. Dann die Nord-Süd-Achse der Autobahn, die an der Stadtgrenze Kassel entlangläuft, gibt schon von Weitem dem Autofahrer einen Einblick auf das Dassler Becken. Hier hat tatsächlich die Technik mit der Natur vereint etwas geschaffen, was man Schönheit nennen kann und Kassel wertvoller scheinen lässt. Wir aber selbst wollen unserem Kassel das Gesicht unserer Zeit geben. Viele Jahrhunderte später sollen und müssen unsere Nachkommen durch unsere Bauten immer wieder auf unsere heutige Zeit zurückversetzt werden. Diese Bauten müssen eines Tages einmal heißen, die Bauten der großen Zeit.